Kapitel 7 Fausts Karneval. Karneval ist da. Faust lädt am Montag zu sich nach Hause ein. Viele Studenten kommen. Man isst und trinkt. Doch plötzlich sagt Faust: Der Wein hier ist gut, aber beim Bischof von Salzburg, da gibt es noch besseren. Dann steht er auf und ruft: Wer kommt mit mir nach Salzburg? In den Weinkeller des Bischofs. Die Studenten kennen ihren Faust und gehen ihm nach. An einem Apfelbaum steht eine Leiter. Faust steigt nach oben und setzt sich hin. Wer mit will, soll sich auch auf die Leiter setzen. Das tun die Studenten. Und so fahren sie durch die Nacht. Kurz nach Mitternacht kommen sie im bischöflichen Keller in Salzburg an. Sie machen Licht und nehmen sich jeder ein paar Flaschen Wein. Dann setzen sie sich und trinken. Auf die Gesundheit des Bischofs. Der Wein ist wirklich sehr gut. Und es ist sehr viel da. Schon seit mehr als einer Stunde sitzen sie da und trinken. Da geht die Tür auf. Vor ihnen steht der Kellermeister. Er kann es nicht glauben. Um 1 Uhr morgens sitzen da betrunkene Studenten im Weinkeller des Bischofs. Was tun Sie hier? Will er wissen. Wir trinken, antworten sie. Wir trinken auf die Gesundheit des Bischofs. Aber der teure Wein. Hilfe! Er will aus dem Keller laufen und Hilfe holen. Doch Faust packt ihn am Arm. Es ist Zeit, sagt er den Studenten. Nehmt jeder noch eine Flasche vom Besten unter den Arm und dann fahren wir nach Hause. Schnell setzen sie sich wieder alle auf die Leiter und die Fahrt geht los. Den Kellermeister nehmen sie mit. Kurze Zeit später fliegen sie über einen Wald. Da sieht Faust einen sehr hohen Baum. Dort setzt er den Kellermeister ab. Dann fliegen sie zu Fausts Haus, wo sie noch bis zum Morgen weiterfeiern. Der Kellermeister, halb tot vor Angst und Kälte, sitzt die ganze Nacht oben auf dem Baum. Am Morgen ruft er um Hilfe. Doch erst zur Mittagszeit kommen 2 Bauern vorbei und hören das dicke Vögelchen im Baum rufen. Holt Hilfe, bitte! Ich bin der Kellermeister des Bischofs. Geht zum Bischof und sagt ihm, wo ich bin. Ich bezahle euch auch. Ich gebe euch viel, viel Geld. Das lassen sich die beiden Bauern nicht zweimal sagen. Sie laufen in die Stadt. Dort will ihnen aber niemand glauben. Auch der Bischof nicht. Mein Kellermeister sitzt mitten im Wald auf einem hohen Baum. So. Er lässt den Kellermeister rufen. Wenig später kommt ein Diener und sagt: Der Kellermeister ist nicht zu finden, Herr. Und die Tür zum Weinkeller steht offen. Jetzt glaubt der Bischof den Bauern doch. Geht mit den Bauern in den Wald und bringt mir meinen Kellermeister wieder, sagt er seinen Leuten. Die halbe Stadt kommt mit. Es ist nicht leicht, den müden Kellermeister vom Baum zu holen. Als er unten auf dem Boden steht, hat er auch nicht viel zu erzählen. Ein Magister Faust hat mich dort auf den Baum gesetzt. Viel mehr weiß er nicht. Auch am Dienstagabend kommen die Studenten zu Faust. Bei Faust gibt es immer gut zu essen und zu trinken, denken sie. Doch an diesem Abend ist es anders. Gekochtes Rindfleisch steht auf dem Tisch und Wasser. Die Gäste sehen sich an. Sie sprechen nur wenig. Was ist hier passiert? Warten wir es ab, denkt einer, der Faust schon länger kennt. Am Ende des Abendessens steht Faust auf und sagt: Liebe Freunde, das Essen war bis jetzt ein wenig mager, weil ich es selbst bezahlt habe. Jetzt wollen wir sehen, wie ein Abendessen aussieht, das unsere Herren und Herrscher bezahlen. Ob sie wollen oder nicht. Dann geht er in den Garten. 3 Flaschen stehen da und 5 große Teller. Faust sagt zu Mephisto: Erstens bringst du uns ungarischen, französischen und spanischen Wein, so viel wir trinken können. Und zweitens möchte ich Wild und Fleisch und Fisch, alles schön gebraten, für unser Abendessen. Eine halbe Stunde müssen sie warten. Dann steht alles Gewünschte da. Esst und trinkt, meine Brüder, ruft Faust und lacht. Es kommt nicht aus der Hölle, es kommt aus den besten Küchen und Kellern Europas. Die letzten Gäste gehen erst am frühen Morgen nach Haus. Am Aschermittwoch, sagt man, ist der Karneval vorbei. Doch das Fest bei Faust geht weiter. Mittags sitzen schon wieder die Studenten bei ihm am Tisch. Zwei große Braten stehen da und ein noch größerer gebratener Kalbskopf. Faust bittet einen Studenten, Portionen abzuschneiden. Doch als er mit dem Messer an den Kopf kommt, schreit dieser laut: Zu Hilfe, zu Hilfe! Der Student versucht es noch einmal: Zu Hilfe, Mörder! Faust liegt vor Lachen unter dem Tisch. Die anderen verstehen nicht sofort. Dann lachen auch sie. Diesmal gibt es auch Musik. Die Gäste freuen sich darüber. Aber woher die Musik kommt? Es sind keine Musikanten und keine Instrumente zu sehen. Nur die Weingläser auf dem Tisch. Die beginnen jetzt im Takt zur Musik zu tanzen und wer trinken will, muss mittanzen. Die Gäste lachen. Faust geht aus dem Zimmer und kommt wenig später mit einem Hahn zurück. Er stellt ihn auf den Tisch. Seht mal her, was der kann! Der Hahn beginnt zu tanzen und singt dazu altdeutsche Lieder. So geht das ein paar Stunden lang weiter und schon ist Zeit zum Abendessen. Großen Hunger hat keiner der Gäste. Für den kleinen Hunger habe ich etwas, sagt Faust und steckt eine Stange durchs Fenster hinaus. Dann zieht er die Stange wieder herein. Auf der Stange hängen gebratene Vögelchen. Die lassen sie sich schmecken und trinken noch mehr Wein dazu. Auch am Donnerstag ist das Fest nicht zu Ende. Es hat in der Nacht stark geschneit. Faust lädt die Studenten zu einer Schlittenfahrt ein. Da steht auch ein großer, goldener Schlitten vor der Tür. Wo sind denn die Pferde? Fragt einer der Studenten. Brauchen wir nicht, ist Fausts Antwort. Sie setzen sich zusammen in den Schlitten. Aus dem Stall kommen noch vier große Affen und setzen sich hinter die Studenten. Sie haben Musikinstrumente dabei. Als sie zu spielen beginnen, fährt der Schlitten los. So fahren sie durch die Stadt. Viele Leute bleiben auf der Straße stehen. Wie fährt dieser Schlitten? Fragen sie sich. Ohne Pferde! Der Faust muss mit dem Teufel im Bunde stecken! Die Nachbarn verstehen, dass das, was da in Fausts Haus passiert, nicht in Ordnung ist. Doch was sollen sie tun? Einer von ihnen, ein alter, gläubiger Mann, geht eines Tages zu Faust. Lass doch den Teufel, rät er ihm. Halte dich an Gott. Hast du denn keine Angst vor der Hölle? Denk ans Paradies. Faust hört ihm zu und dankt ihm für seinen Besuch. Ich will mich bessern, sagt er dem alten Mann am Ende. Und wirklich bekommt er langsam Angst vor dem Teufel und will den Pakt gern wieder lösen. Doch noch während er so nachdenkt, steht plötzlich Mephisto neben ihm. Ach, ach, Magister Faust, so geht das nicht. Tag und Nacht bin ich für dich da. Und jetzt willst du wieder zu den guten Christenmenschen? So geht das nicht, mein Lieber. Mein Herr hat mir das hier gegeben. Er zieht ein Stück Papier aus der Tasche. Das unterschreibst du heute Abend noch mit deinem Blut. Faust liest, was da geschrieben steht. Noch einmal der alte Pakt? Fragt er. Jawohl. Und wenn ich nicht unterschreibe? Dann reiße ich dich in Stücke, antwortet Mephisto ganz ruhig. Schon gut, schon gut. Faust unterschreibt.